Clizia Arvizinho ist eine Hebamme aus Sizilien. Hebammen helfen Müttern während der Geburt. Sie kümmern sich auch vor und nach der Geburt um die Frauen. Hören Sie jetzt einige wichtige Ausdrücke zum Thema Geburt. Vor der Geburt geben Hebammen Geburtsvorbereitungskurse. Dabei lernen werdende Mütter, was bei der Geburt alles passiert und worauf man Acht geben muss. Oft dürfen auch die Väter am Kurs teilnehmen. Die Geburt findet meistens in einem Kreissaal statt. Früher sahen diese Räume auch in Deutschland fast wie Operationssäle aus. Heute sind sie oft gemütlich eingerichtet. Nach der Geburt gibt es spezielle Gymnastikkurse für die Mütter, die Rückbildungskurse. Sie machen den Körper wieder fit. Üben jetzt Sie. Sie hören immer einen Satz. Ergänzen Sie ihn mit einem der neu gelernten Wörter. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ich bekomme ein Kind. Bei der Geburt hilft mir eine Hebamme. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Vor der Geburt will ich mich über alles informieren. Deshalb gehe ich zu einem Geburtsvorbereitungskurs. Die Geburt findet in einem speziellen Raum im Krankenhaus statt, in einem Kreissaal. Nach der Geburt mache ich einen speziellen Gymnastikkurs für Mütter, einen Rückbildungskurs.